Eine Jubiläumsveranstaltung zum 70. Gründungstag der Zeitschrift Joseon-Yosung fand am 5. September statt. Der Abteilungsleiter des Sitka der Partei der Arbeit Koreas, Ri Il-hwan, die Vorsitzende des Zentralvorstandes des Demokratischen Frauenbundes Koreas, Kim Jong-sun, die Journalisten und die Redakteure des Verlags, Massenorganisationen und die Mitarbeiterinnen des Frauenbundes nahmen an der Veranstaltung teil. Der Referent hob hervor, Genosse Kim Il-sung habe nach der Befreiung der Heimat für die Herausgabe einer Publikation für die Frauen gesorgt. Er habe dieser Zeitschrift den Namen Joseon-Yosung gegeben. Dank seiner großen Fürsorge und seines Vertrauens sei am 6. September, Suze 35, 1946, die erste Nummer der Zeitschrift herausgegeben worden. Seit der Gründung der Zeitschrift habe die antijapanische Heldin Kim Jong-suk die Arbeit dieser Zeitschrift sorgsam geleitet, sodass diese als Publikation für die Frauen ihrer Rolle voll aufgerecht werde. Genosse Kim Jong-il habe alle theoretischen und praktischen Fragen für die Entwicklung der revolutionären Zeitschrift für Frauen, wie die Frage über Verbesserung des Inhaltes und der Form erklärt, damit die Zeitschrift ihre Besonderheit als Organ des Zentralvorstandes des Frauenbundes zur Geltung bringe. Unter der Führung von Genossen Kim Jong-un erlebe heute die Zeitschrift Joseon-Yosung eine neue Blütezeit ihrer Entwicklung, so der Referent.